Jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus. Es ist das Einzige, was die Albträume verschönt. Hast du diese Albträume auch immer noch Witzen? Man kann nicht träumen, wenn man nicht schläft.